Kapitel 1 Übung A24 Hören und notieren Sie die Zahlen. Flug 4077 aus Florenz landet in 10 Minuten. Flug 4383 aus Toulouse landet in 15 Minuten. Flug 663 aus Moskau landet in 20 Minuten. Flug 1108 aus Zürich landet in 30 Minuten. Flug 2583 aus Warschau landet in 45 Minuten. Flug 2442 aus Porto landet in 50 Minuten.